Es ist nicht ganz nach Plan gelaufen. Aber du bist wieder da, Parker. Hilf mal bitte. Auf drei. Eins, zwei und... Ja. Parkers Wagen rollte langsam den Waldweg hinab. Parker sah, wie das Auto über die Eisenbahnschienen holperte und dann hinter der Uferböschung in den Fluss glitt. Er nahm seine Reisetasche und stieg zu Claire ins Auto. Parker. Das Geld war schmutzig. Von Richard Stark. Übersetzung aus dem Amerikanischen Rudolf Hermstein. Hörspielbearbeitung Helmut Peschina. Regie Martin Zülker. Heißt einer von deinen Leuten Nick DeLassie? Ja, den haben sie geschnappt. Er ist ihnen entkommen. Nick ist abgehauen? Sie wollten ihn gestern zur Vernehmung irgendwo in den Süden bringen, aber er hat einen Marshall getötet und ist mit dessen Waffe entkommen. Gestern, sagst du? So hieß es in den Nachrichten. Wenn Nick noch nicht vernommen worden ist, dann wissen die auch nicht, wo das Geld ist. Ist es in der Reisetasche da? Nein. Es gab zu viel Rummel nach dem Raubüberfall. Wir konnten das Geld noch bunkern, aber nicht mehr wegschaffen. Jeder hat ein bisschen was eingesteckt, aber die haben die Seriennummern. Ach so, haben die ihn also dran gekriegt. Ich brauche etwas Schlaf. Kannst du mich morgen nach Long Island fahren? Wen triffst du da? Nelson McWhitney, unseren dritten Mann. Wir müssen uns ein paar Gedanken um DeLassie machen. Tja. Leg einen Polizisten um und du spielst in einer anderen Liga. Sind wir schon auf der Flucht, Parker? Nein, aber es läuft nicht gut, Claire. Vor dem Überfall mussten wir einen Mann namens Harbin ausschalten. Auf den hatte das FBI eine Belohnung ausgesetzt. Und nun ist eine Kopfgeldjägerin im Spiel. Sandra Los Calzo. Um die müssen wir uns zuerst kümmern. Was ist mit dem Geld? Ja. DeLassie weiß, wo es ist. Wenn die ihn fassen, werden sie ihn unter Druck setzen. Ihm einen Deal vorschlagen. Wir können das Geld nicht im Versteck lassen. Aber die Seriennummern sind doch registriert. Naja. Wir können es nur für einen sehr viel geringeren Wert in Richtung Afrika oder Asien verschieben. McWhitney's Bar in Bayshore an der Südküste von Long Island war an diesem Abend im Oktober fast leer. Zwei Männer tranken am Tresen ihren Whisky. Und eine blonde Frau in einem schwarzen Mantel saß zusammengesunken am letzten Tisch in einer dunklen Ecke. Das ist Nelson McWhitney, meine Freundin Claire. Hallo, Freundin. Hi. Was darf's denn sein? Für mich ein Scotch mit Soda. Okay. Parker? Ein Bier. Nelson McWhitney war ein zäher, massiger Mann mit weicher Mitte. Ein aus dem Leim gegangener Footballspieler. In ein paar Minuten mache ich den Laden dicht. Deine Freundin weiß Bescheid über dich und mich? Immer. Wie schön. Diese Sandra Los Calzo ist hier, sitzt da hinten und wartet auf einen Anruf. Mhm. Sandra Los Calzo stand auf und kam herüber. Sie war groß und schlank, trug hohe Absätze und hatte einen selbstbewussten Gang. Mit jedem Schritt steckte sie ihr Revier ab. Ihr Jungs seid wirklich gut, aber auf eine destruktive Art. Ist er zu Hause auch destruktiv? Natürlich nicht. Hallo, ich bin Claire. Und Sie sind Sandra? So ist es. Hallo. Sie warten auf einen Anruf? Reden wir nicht lang drum rum. Ich suche Harbin. Ihr habt ihn erledigt. Und Ihr Partner hier, Mr. McWhitney, behauptet, er hätte Harbin in Ohio abgelegt. Was, wenn Harbin dort nicht ist? Falsche Tipps sind schlecht fürs Renommee. Er ist genau da, wo ich gesagt habe, an der Interstate 75. Also, McWhitney hat Ihnen den Tipp gegeben und Sie haben ihn weitergegeben. Ja, an die US Marshals. Aha. Die schicken einen hin, der das nachprüft. Und wenn die Leiche dort ist, kriegen sie ihr Kopfgeld. Ja, und auf diesen Anruf warte ich. Aber wir müssen noch eine andere Sache klären. Was für eine andere Sache? Ihr habt in Neuengland eine Menge Geld abgegriffen. Und dann musstet ihr es zurücklassen. Das ist erst 3 Tage her. Also könnt ihr noch nicht zurück. Aber DeLessi könnte es riskieren. Ihr müsst das Geld vor eurem Freund retten, ohne den Bullen in die Arme zu laufen. Nick hat jetzt sicher andere Probleme. Ich würde sagen, euer Nick braucht jetzt ganz dringend Geld. Ach, und wir sollen ihnen sagen, wo es ist, damit sie es freundlicherweise für uns holen. Eine einzelne Frau kann da rein und wieder raus. Und dann habt ihr immerhin etwas, statt gar nichts. Warum sollten wir ihnen vertrauen? Ach, na endlich. Wie steht's? Super. Dann komme ich morgen ins New Yorker Büro meinen Scheck abholen. Gut, bis dann. Sie haben Habins Leiche gefunden. Na, sehen Sie. Okay. Wenn Sie doch irgendwie Hilfe brauchen, lassen Sie es mich wissen. Claires Haus lag in einem See, mitten in der nördlichen Hälfte von New Jersey. Überwiegend umgeben von Ferienhäusern, von denen nur etwa jedes fünfte ganzjährig bewohnt war. In mehreren dieser Häuser gab es hohle Wände, Kriechräume und unbenutzte Dachkammern, in denen Parker seine Vorräte versteckte. Auch die Reisetasche mit den Dollars von dem Rennbahnüberfall, die nicht registriert waren. Wir fahren zusammen weg. Ja? Wohin? Indian Summer in Massachusetts. Laub gucken. Das bunte Herbstlaub interessiert dich, Parker? Oder möchtest du einfach näher bei deinem Geld sein? Du musst fahren. Ich habe keine gültigen Papiere. Ich weiß nicht. Keine Angst, passiert nichts. Wir sehen uns nur ein paar Bäume an. Und eine Kirche. Die Pension nannte sich Bosky Rounds und sah aus wie das Quartier von Hänsel und Gretel. Mrs. Bartlett, die Besitzerin, trug eine rüschenbesetzte Schürze und duftete nach Apfelkuchen. Sind Sie wegen des Raubüberfalls hier? Was denn für ein Raubüberfall? Das lief doch ständig im Fernsehen. Keine 10 Kilometer von hier. Letzte Woche, da hat eine Bande die gepanzerten Geldtransporter der Bank mit Bazookas angegriffen. Mit Bazookas? Ja. Ist dabei nicht das ganze Geld verbrannt? Das dürfen Sie mich nicht fragen, Kindchen. Ich weiß nur, dass Sie alles in die Luft gejagt haben. Und Sie haben wirklich nichts davon gehört? Nein. Ach, wissen Sie, wir New Yorker sind schrecklich provinziell. Wenn es nicht gerade im Central Park passiert, kriegen wir sowas gar nicht mit. Wissen Sie was? Wir gehen jetzt erstmal aufs Zimmer und packen aus und dann erzählen Sie uns alles. Gern. Bei Tee und Butterplätzchen im Aufenthaltsraum lieferte Mrs. Bartlett ihnen eine erschöpfende Beschreibung dessen, was sich am Freitagabend oben im Wald abgespielt hatte. Also, zwei Banken wollten fusionieren. Und deshalb ist das ganze Geld aus der einen in die andere Bank gebracht worden. Alles unter strengster Geheimhaltung. Aber wie sich herausstellte, hat irgendwer doch Bescheid gewusst. Weil nämlich hier in der Nähe an der Kreuzung wie aus dem Nichts Gangster mit Bazookas aufgetaucht sind. 3 der 4 Transporter haben sie gesprengt. Und dann sind sie mit dem vierten, in dem das ganze Geld war, davongefahren. Als die Polizei den Wagen später fand, war das Geld weg. Und woher wussten die, in welchem Transporter das Geld war? Das ist ja der Skandal. Die Frau des Bankbesitzers, die hat mit den Gangstern unter einer Decke gesteckt. Gemeinsam mit einem Ex-Wachmann. Mhm. Die beiden hat die Polizei sofort verhaftet. Aber die Gangster nicht. Ach, hier wimmelt es die ganze Woche von Polizisten und FBI-Leuten und weiß Gott wem noch. So. Gegen Abend fuhren Parker und Claire auf einer dunklen, kaum befahrenen Straße zu einem Fischrestaurant, das ihnen Mrs. Bartlett empfohlen hatte. Die Kirche hat Nick DeLessi entdeckt. Sie ist seit Jahren unbenutzt. Ursprünglich hatten wir vor, die erste Nacht dort zu verbringen, dann das Geld aufzuteilen und am Morgen zu verschwinden. Aber die Bullen standen an jeder Straßenkreuzung. Also haben wir das Geld dort gelassen. Wir fahren gleich dran vorbei. Ich möchte nicht, dass du auch nur eine Spur langsamer wirst. Vielleicht liegen sie auf der Lauer und warten darauf, dass wir zurückkommen. Verstehe. Morgen versuche ich mal näher ranzukommen. Als sie das Bosky Rounds betraten, saß Sandra Los Calzo im Aufenthaltsraum. So sieht man sich wieder. Sie erhob sich mit einem strahlenden Lächeln. Wir müssen reden, Mr. Parker. Auf der Fahrt hierher habe ich eine Bar gesehen, die ganz vielversprechend aussah. Sollen wir die mal ausprobieren? Meinetwegen. Kommst du mit, Claire? Na klar. Zusammen oder mit zwei Autos? Wir fahren ihnen nach. Sandra Los Calzos Auto war ein kleiner schwarzer Honda. Keine Ahnung, was sie will. Das einzig Auffällige daran waren zwei hoch über das Dach gebogene Peitschenantennen. Ich weiß nur, dass sie auf Cape Cod mit einer Frau zusammenlebt. Die Frau hat ein Kind. Sandra kommt für den Unterhalt des Kindes auf. Ja, sie will an euer Geld, was sonst? Wahrscheinlich. Ich wollte euch letztens keinen Ärger machen. Und ich hab's auch jetzt nicht vor. Aber die Lage hat sich geändert. Was ging schief? Dieser Harbin war ein zugefragter Typ. Drei verschiedene Stellen hatten ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. Sie versuchen gerade, sich zu einigen, wer mich bezahlen soll. Mit anderen Worten, die sind sich nicht einig und sie werden vorerst keinen Scheck bekommen. Ja, so sieht's aus. Aber inzwischen laufen bei mir natürlich die Spesen auf. Ich muss leben. Zu dumm. Ich sag's ungern. Aber ich sehe zurzeit nur zwei Möglichkeiten, kurzfristig an Bargeld zu kommen. Ihre versteckte Beute oder Nick DeLessie. DeLessie? Auf den ist auch ein Kopfgeld ausgesetzt. Ich weiß nicht, wo der ist. Ich glaube ihm. Aber ich glaube auch, wenn sie herausbekämen, wo er ist, würde er nicht mehr lange leben. Vielleicht. Ich brauche Geld und Sie haben welches. Oder werden es bald haben. Sie können sich denken, dass ich schon mal ein paar Informationen über Sie und Ihre Partner gesammelt habe. Die Ihre Freundin draußen auf Cape Cod für Sie aufbewahrt. Oh, Sie sind informiert. Tja, aber meine Freundin ist verreist. Ah ja. Sie hofft recht bald von mir zu hören. Sie wissen genau, was Sie erreichen wollen. Allerdings, ich als Nachfolgerin von Nick DeLessie. Sie wollen seinen ganzen Anteil? Den habe ich nicht verdient, weil ich beim ersten Akt nicht dabei war. Aber die Hälfte davon sollte es schon sein. Sie und McWhitney können sich ja die andere Hälfte teilen. Ich bin mit im Boot. Basta. Wir werden lernen müssen, damit zu leben. Außerdem werden Sie feststellen, dass ich mich nützlich machen kann. Das Schlimmste wäre, wenn McWhitney dahinter käme, dass sie hier ist. Warum? Er würde sie auf der Stelle umbringen und sich erst hinterher Sorgen machen. Meinst du, er kommt her? Dieses Wochenende muss er sich um seine Bar kümmern. Aber Anfang nächster Woche vielleicht. Da vorne an der Kreuzung bitte links. Habe ich mir schon gedacht, dass wir nicht direkt zurückfahren. Lass mich an der Kreuzung aussteigen. Ich will nach dem Geld sehen. Du fährst einfach eine halbe Stunde durch die Gegend. Als sie zum Bosky Rounds zurückkehrten, wartete Sandra im Dunkeln auf der Veranda. Parker? Ja? Haben Sie unser Geld besucht? Keine Sorge. Ihr Anteil ist noch da. Wie lange wollen Sie noch warten? Wer jetzt einen Transporter mietet, wird sofort von der Polizei angehalten. Stimmt. Wenn ich wüsste, wo Sie das verdammte Geld versteckt haben. Ich sag's Ihnen. In einer Kirche. Hier gibt's viele Kirchen. Mir ist klar, dass Sie mir nicht sagen wollen, wo diese Kirche ist. Ganz genau. Wissen Sie was? Sie und ich, wir fahren zusammen nach Long Island runter und besprechen es mit Nelson McWhitney. Sie werden ihm sagen, dass wir eine Abmachung haben. Ich weiß. Die Hälfte von Nicks Anteil. Wir fahren gleich morgen los. Claire kann im Hotel die Stellung halten. Was wollen Sie noch? Sie haben Harmon bekommen. Noch mehr Sonderangebote gibt's nicht. Sagen Sie es ihm. Ich denke, wir sollten das akzeptieren, Nelson. Gefällt mir nicht. Ich kann euch helfen, das Geld rauszuholen. Was hat die damit zu tun? Rein zufällig taucht sie mal hier, mal da auf und jedes Mal, wenn wir sie sehen, geben wir ihr Geld. Die Hälfte von Nicks Anteil. Und wenn Nick auftaucht? Bringen Sie ihn um. Halten Sie sich raus, Sie haben hier nichts verloren. Nur die Ruhe, Mr. McWhitney. Kennen Sie einen Gebrauchtwagenhändler? Vielleicht einen von der eher schäbigen Sorte? Was brauchen Sie? Einen kleinen, ramponierten, alten Lieferwagen. Schwarz wäre am besten, damit er nicht zu sehr auffällt. Ein schwarzer Wagen ist auch nicht unsichtbar. Das nicht. Aber wir lassen ihn überspritzen. Und dann malen wir in Weiß auf beide Türen Chor der Erlöserkirche. Oh, Jesus. Die Erlöser sind wir. Der Chor holt seine Gesangsbücher ab. Kannst du so einen Wagen beschaffen, Nelson? Und das mit der Beschriftung erledigen? Bleibt mir ja wohl nichts anderes übrig. Ich bin schon gespannt auf den Wagen, den sie auftreiben. Gespannt sind sie darauf, was sie in der Kirche erwartet. Die Erlösung. Kurz vor 9 Uhr abends war Parker wieder im Bosky Rounds. Claire hatte ihn bereits erwartet. Hat dich jemand gesehen, als du ins Hotel gegangen bist? Ich glaube nicht. Wir müssen weg. Warum? Eine Polizistin war hier. Ich habe sie mit Mrs. Bartlett reden hören. Weil sie Nick DeLessie nicht gefunden haben, glauben sie, dass ihr hierher zurückgekommen seid, um euer Geld zu holen. Sie hat Fahndungsplakate mitgebracht. Die pflastern die ganze Gegend damit voll. Bilder von Nick, von McWhitney und von dir. Die habe ich schon gesehen. Die sind nicht ähnlich genug. Wenn du da drin beim Frühstück sitzt und draußen im Büro hängt eine Zeichnung von dir an der Wand, fällt den Leuten bestimmt was auf. Ich habe schon gepackt. Du bleibst diese Nacht noch hier. Morgen früh reist du ab. Wenn du bei Nacht und Nebel hier verschwindest, machst du dich bloß verdächtig. Und was machst du? McWhitney kommt morgen mit einem Lieferwagen. Dann holen wir das Geld aus der Kirche. Du hast meine Sachen im Auto? Ja. Gut. Du bleibst bis morgen. Ich zeige Sandra, wo die Kirche ist. Ich bleibe über Nacht dort. Da vorne links, bitte. Haben Sie eine Decke, Sandra, oder irgendwas Ähnliches? Liegt im Kofferraum. Gut. Gleich kommt die Kirche, aber nicht anhalten. Die Kirche ist rechts, das Haus links. Finden Sie das morgen wieder? Na klar. Geld finde ich eigentlich immer. Schemenhaft tauchten die beiden weißen Gebäude aus der Dunkelheit auf. Im Haus war es wärmer als in der Kirche und ein wenig bequemer. Parker ging hinein und entschied sich für das kleinere der beiden Zimmer im ersten Stock. Er breitete die Decke auf dem Boden aus, wickelte sich hinein und schlief bald ein. Als er aufwachte, kam schon trübes Tageslicht durch das einzige Fenster des Zimmers. Er ging zur Kirche hinüber. Alles beim Alten. Es würde ein langer, ereignisloser Tag werden. Ab und zu vertrat er sich die Beine, dann wickelte er sich wieder in seine Decke und schlief. Plötzlich wachte er auf und sah Nick DeLessie vor sich. Hey! Nick saß an der gegenüberliegenden Wand auf dem Boden. Der Revolver in seiner rechten Hand musste von dem Marshall stammen, den er bei seiner Flucht damit erschossen hatte. Warum hast du kein Auto? Nick, da bist du ja. Was machst du hier? Ich wollte nach dem Geld sehen. Du wolltest das Geld holen? Dazu ist es noch zu früh. Die Polizei hat verbreitet, dass du ihnen entkommen bist, bevor sie dich was fragen konnten. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht. Ich habe mir gedacht, wenn das Geld noch da ist, dann stimmt es. Du weißt, warum sie mich geschnappt haben. Tja, die Seriennummern auf den Schein. Wäre mir um ein Haar auch passiert. Ist McWhitney auch hier? Nein, Nick. Ich weiß, dass dich jemand hierher gebracht hat. Jemand fertig. Du bleibst eine Weile, du schläfst, also muss auch jemand dir was zu essen bringen. Jemand mit einem Auto. Warum hast du kein Auto? Ich darf nicht auffallen. Ich habe keinen sauberen Ausweis. Du wartest. Stimmt. Parker zog die Decke von seinen Beinen. Hey, hey, hey! Keine Bewegung! Der Revolver zeigte jetzt auf Parkers Augen und zitterte nur ganz leicht. Ich bewege mich nicht, Nick. Ich bin bloß etwas steif geworden vom Schlafen hier auf dem Boden. Du könntest noch steifer werden. Wir könnten uns gegenseitig helfen. Das wäre besser für uns beide. Ich habe Wasser hier, damit ich nicht verdürste, bis ich abgeholt werde. Hey! Es ist bloß Wasser. Überzeug dich selber. Hier, fang! Nick sah zu, wie die Flasche hochstieg und herabfiel. Parker warf die Decke über Nicks Kopf und stürzte sich auf ihn. Nick gab einen Schuss ab, aber Parker schlug ihm die Waffe aus der Hand. Parker krallte sich an Nicks Kehle fest. Nick bekam keine Luft, er trat mit den Füßen. Aber Parker riss ihn hoch und stieß ihn durchs Fenster. Parker griff den Revolver und rappelte sich auf. Nick war nirgends zu sehen. Er musste auf dem verwilderten Rasen gelandet sein, gut 3 Meter tiefer. Der Wald war nur ein paar Schritte entfernt. Da hörte Parker schwere Schritte die Stufen heraufkommen. Parker? Nelson. Was ist das? Nix Revolver. Er war hier? Da rein, hier raus. Wir haben's krachen hören. Die Aufschrift auf dem Transporter sieht gut aus. Chor der Erlöserkirche. Wir müssen Nick finden. Moment mal. Wir sind hier, wir haben den Transporter. Also holen wir das Geld und hauen ab. Sandra, Nick ist am Ende. Wenn die Cops ihn in die Finger kriegen, bin ich erledigt. Keine Bar mehr, nichts. Dann bin ich für den Rest meiner Tage auf der Flucht und Parker genauso. Was wollt ihr denn machen? Im Wald rumrennen? Da werdet ihr ihn nicht finden. Vielleicht verblutet er ja sowieso. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Egal. An die Arbeit. Sandra hatte alles vorbereitet. Der Transporter stand mit offenen Hecktüren vor dem Seiteneingang der Kirche. Sie mussten ziemlich viel schleppen. Die Geldkartons und die Kartons mit den Gesangbüchern hatten etwa die gleiche Größe. Denn in einer halben Stunde war der Transporter fast voll. Eine noch. Mehr geht nicht rein. Den Rest des Geldes müssen wir leider hier lassen. Wir brauchen noch Platz für die Kartons mit den Gesangbüchern zur Tarnung. Wegen der Straßenkontrollen. Tut mir zwar in der Seele weh, aber du hast recht. Als sie fast fertig waren, fiel Parker ein dunkler Streifen auf dem Boden auf, der vorher nicht da gewesen war. Macht weiter. Nicht weit von der verschlossenen Tür zum Keller. Ich muss noch was erledigen. Hat jemand mal eine Taschenlampe? Ich habe eine im Auto. Parker öffnete die Tür. Im grauen Licht des Kellers sah Parker, wie Nick DeLessi eine Sperrholzplatte wegzuschieben versuchte, die vor das Fenster geschoben worden war. Parker ging hinein, schloss die Tür und zog den Revolver aus seiner Tasche. Moment, Parker. Moment, das musst du sehen. Wirf mal einen Blick nach draußen. Wozu? Tu mir den Gefallen. Parker ging ans Fenster und sah einen Streifenwagen der State Police, der vor Sandras Auto gehalten hatte und es blockierte. Zwei Uniformierte stiegen aus und gingen auf Sandra zu. Ein Mann und eine Frau. Mach keinen Namen. Nein, nein. Keine Sorge. Parker, bitte. Am hinteren Ende des Kellers war eine Küche. Parker öffnete die Türen eines Unterschranks. Er war leer. Dann schleifte er den leblosen Körper über den Linoleumboden, quetschte ihn in den Schrank und schloss die Türen. Er ging hinauf ins Freie, wo der Polizist gerade McWhitney Führerschein und Zulassung zurückgab, während seine Kollegin sich eines der Gesangbücher ansah. Hallo. Da unten ist nichts mehr. Sehr gut. Das ist Desmond. Tag. Hi. Er ist der andere Freiwillige. Sie waren im Keller unten? Ja, wir wollten wissen, ob da unten noch irgendetwas Brauchbares ist. Aber es ist alles ausgeräumt. Ich bin als kleines Mädchen in diese Kirche gegangen. Ach, wirklich? Ja, schön, dass die Gesangbücher ein neues Zuhause bekommen. Hätten Sie gern eins? Als Andenken sozusagen. Ach, im Ernst? Na klar. Ja, Louise, nimm es. Dürfte ich Sie beide vielleicht um einen Gefallen bitten? Sicher. Wir fahren einen Kleintransporter und genau nach so einem Wagen wird überall gesucht. Vielleicht könnten Sie ja durchgeben, dass wir... Dann machen Sie sich mal keine Sorgen, die Straßensperren sind aufgehoben. Wir suchen nicht mehr nach den Verbrechern, wir suchen nach dem Geld. Es muss hier noch irgendwo sein. Wenn wir das Geld finden, finden wir auch die Männer. Na dann, viel Glück. Luis, wir müssen. Kommst du? Schnell, die gehen zum Haus. An dem Fenster da oben klebt noch Blut. Ich fahre mit Sandra. Du nimmst den Transporter. Wir müssen sofort losfahren. Hat McWhitney Ihnen von dem Typ erzählt, der ihm nachgefahren ist? Was? Nein. Oscar Sid. Nie gehört. McWhitney sagt, dieser Sid wüsste, wie man Geld außer Landes bringt. Nelson hat mit Oscar Sid darüber gesprochen, aber nicht damit gerechnet, dass der ihm nachfahren würde. Dieser Oscar denkt also, er kann da mitmischen. So wird's sein. Was soll das? Wieso zieht Nelson da im Alleingang jemanden mit rein? Das habe ich mich auch gefragt. Darum habe ich Mr. Sid auch ausgeschaltet. Ausgeschaltet? Wie denn? Ich habe ihm einen Reifen zerschossen und ihn im Straßengraben liegen lassen. Lebendig? Ich bringe keine Leute um. Können wir McWhitney erreichen? Ja, mit dem Handy hier. Die Nummer ist eingespeichert. Gut. Nelson, pass auf, wir müssen da was klären. Wir treffen uns an der nächsten Raststätte. Es war eine Bar, ein weitläufiger Holzbau mit überwiegend Pickups auf dem Parkplatz und einer Menge Samstagnachmittagskundschaft am Tresen. Wollen Sie die ganze Nacht durchfahren? Jedenfalls möglichst weit weg von hier. Mal sehen, was McWhitney meint. Meine Sachen sind noch im Hotel. Wenn ich allein zurückfahre, seid ihr zwei verdächtige Männer in einem Lieferwagen. Hey, Parker. Na, endlich. Was ist das für eine Geschichte mit diesem Oscar-Sit? Wie konntest jetzt du jetzt nicht, Parker. Bringt aus und dann nichts wie weg. Was ist denn? Da hinter dem Tresen die Plakate. Das sind wir drei, du und ich und Nick. Die hängen schon die ganze Woche aus. Aber von dir haben sie ein neues Bild. Es ist dir viel ähnlicher. Okay. Passt auf. Wenn wir erstmal südlich vom Mess Pike sind, haben wir das Fahndungsgebiet verlassen. Dann sind wir in Sicherheit. Von da aus kann ich mit Nelson im Lieferwagen fahren. Und Sandra kann zurück ihr Gepäck holen. Wir treffen uns dann in der Bar von McWhitney. In Ordnung. Ich weiß vielleicht einen, der sich um das Geld kümmern könnte. Einer, der es für uns absetzt. Ein Typ namens Frank Meany. Er arbeitet für einen Laden in Jersey, Cosmopolitan Beverages. Die importieren alkoholische Getränke. Wieso kommst du jetzt erst auf ihn? Wir hatten ja das Geld noch nicht. Solange ich nichts anzubieten habe, sage ich auch nichts. Ich versuche mal, ihn anzurufen. Cosmopolitan Beverages, was kann ich für Sie tun? Frank Meany? Ja. Wer ist da? Parker. Machen wir es kurz. Ich brauche Fachwissen und gewisse Verbindungen. Ich glaube, Sie sind der Mann, der beides hat. Was für Fachwissen wäre das? Tja, vor 2 Wochen hat es in Massachusetts einen Überfall auf einen Geldtransport gegeben. In den Nachrichten war von 2,2 Millionen die Rede. Ja, ich habe davon gehört. Hat er auch ganz schön Wirbel gemacht. Tja, die Leute, die das Geld haben, können es nicht ausgeben. An welchen Preis denken Sie? 10 Cent pro Dollar. Vorkasse. Wir müssen sehen, was wir bekommen. Wir brauchen eine Musterlieferung. Kein Problem. Wir geben Ihnen 10 Kilo, Sie geben uns 1 Kilo. In Ordnung. Morgen 15 Uhr. Als Parker auf der Interstate 80 durch New Jersey zur Firma Cosmopolitan Beverages fuhr, überholte er ein Auto mit einem Aufkleber, auf dem stand: Fahr ihn, als hättest du ihn geklaut. Mach ich doch. Hat das Muster Sie überzeugt, Mr. Meany? Schöne Ware. Schade, dass sie radioaktiv ist. Also, wie sieht's aus? Kaufen Sie den Rest? Wenn wir uns über die Lieferbedingungen einig werden, ich habe keinen Grund, Ihnen mehr zu trauen als Sie mir. Sie könnten uns einen Grund liefern, einander mehr zu trauen. Mr. Meany, meine Papiere sind genauso radioaktiv wie das Geld. Das ist sehr dumm. Sie würden also nicht mal eine Verkehrskontrolle überstehen, ja? Ich brauche eine komplette Garnitur. Und warum erzählen Sie mir das? Aber Frank, ich bin doch Mr. Willis. Seit vielen Jahren arbeite ich für Ihre Niederlassung in Kanada. Ach so, Mr. Willis. Ja, das ist ja schön, dass wir uns mal kennenlernen. Ein Mann namens Robbins wird Sie anrufen und noch ein paar Unterlagen über meine Anstellung bei Ihnen fragen. Und warum zum Teufel sollte ich Ihnen einen Gefallen tun? Sagen wir, das ist der Finderlohn? Die Provision dafür, dass ich Ihnen zu diesem Geschäft verholfen habe. Mhm. Und warum soll dieser Finderlohn, wie Sie es nennen, uns einen Grund geben, einander zu vertrauen? Sie werden meinen neuen offiziellen Namen kennen und wissen, wie ich ihn bekommen habe. Hm? Eine Hand wäscht die andere. Der Typ, der mich anrufen wird, heißt Robbins? Ja. Die andere Sache ist die Geldübergabe. Sie würden es also nicht einfach herbringen wollen, hm? Nein. Morgen um 1 Uhr mittags fährt einer Ihrer Jungs mit der Fähre von Long Island rüber nach New London, Connecticut. Wir werden ihn an Ihrem Firmenlogo erkennen. Er hat das Geld für uns dabei, $220,000. Auf der Fähre steigt er aus dem Wagen, gibt uns den Schlüssel, wir laden die 2,2 Millionen ein und wenn die Fähre in New London ankommt, haben wir beide, was wir wollen. Und wenn unser Wagen nicht zurückkommt, dann haben Sie unser Geld, aber wir haben Ihres nicht. Werden Sie mir dann auch helfen, meine neue Identität zu bekommen? Verstehen Sie? So bauen wir gegenseitiges Vertrauen auf. Es hat funktioniert mit Mini. Die Übergabe auf der Fähre? Ja. Ich habe gesagt, wir nehmen die 1-Uhr-Fähre. Keine Haken. Du rufst Sandra an. Wozu? Mini kennt sie nicht. Wenn die irgendwelche Tricks probieren, könnte sie nützlich sein. Hoffentlich liegst du da richtig. Parker fuhr nicht direkt zu Claire. An dem See, an dem Claires Haus lag, verschaffte er sich Zugang zu einem der Ferienhäuser, in dem er Geld gebunkert hatte. Mit einem gut gefüllten Rollkoffer neben sich auf dem Vordersitz fuhr er dann zu Claires Haus. Als er ins Wohnzimmer kam, machte sie ein besorgtes Gesicht. Es war eine Nachricht für ihn auf dem Anrufbeantworter. Guten Abend, Mr. Willis. Ich hoffe, ich störe nicht. Hier spricht Nelson, der Barkeeper aus der McWhitney Bar. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Sie Ihren Aktenkoffer hier vergessen haben. Ein paar Freunde warten draußen, um sich zu überzeugen, dass alles in Ordnung ist. Ich hoffe, bald von Ihnen zu hören. Was hat das zu bedeuten, Parker? Weiß ich selbst noch nicht. Tut mir leid, aber ich muss dich bitten, mich nach Long Island zu fahren. Gut, jetzt gleich? Einen Moment noch. Parker ging in die Speisekammer und nahm eine Packung Cracker aus dem Regal. Als er sie aufmachte, kam eine Waffe zum Vorschein. Eine Beretta Bobcat. Er steckte sich die Pistole in den Hosenbund, dann fuhren sie los. Verdammt. McWhitney hat einen Fehler gemacht. Fahren wir deswegen zu ihm? Er hat aus irgendeinem Grund diesen Oscar Sid in die Sache eingeweiht. Hat geglaubt, der könnte uns das Geld waschen, aber Sid ist ihm dann heimlich nach Massachusetts nachgefahren. Weil er dachte, er könnte sich die Beute selbst unter den Nagel reißen. Klar. Aber Sandra hat ihn beobachtet und aus dem Verkehr gezogen. Aus dem Verkehr gezogen? Jetzt ist er anscheinend wieder da, oder? Es klang so, als würde er bedroht. Ich vermute, dieser Oscar Sid hat ein paar seiner Männer mitgebracht. Wahrscheinlich lauern die vor seiner Bar und warten, bis die letzten Gäste gegangen sind. Und wenn sie reingehen und ihn fragen, wo er das Geld hat. Die haben jede Menge Zeit, ihn zu fragen. Wann werden die letzten Gäste gehen? Frühestens um 10. Es ist 5:30. Das können wir schaffen. Ich fahre dann wieder zurück. Gut. Wir wollten sowieso morgen die Geldübergabe machen. Ich bleibe bei Nelson. Warte nicht auf mich. Parker, bitte, falls irgendwas sein sollte, ruf mich auf dem Handy an. In McWhitney's Bar brannte an diesem Abend gegen 10 noch Licht. Parker näherte sich vorsichtig. Er zählte 5 Autos auf dem Parkplatz. Darunter ein schwarzer Chevy Tahoe, in dem mehrere Personen saßen. Parker schaute nicht zu ihnen hinüber, sondern ging beide Hände in den Taschen einfach weiter und betrat Nelsons Bar. Außer McWhitney waren noch 4 Männer da. Ich nehme ein Bier, Nelson. In einer Nische ganz vorne saß ein massiger Typ in einem schwarzen Regenmantel. Alles klar. Parker setzte sich zu ihm an den Tisch. Na? Was sagst du? Was? Kenn ich sie? Wer zum Teufel sind sie? Ein Freund von Oscar? Ich kenne keinen Oscar. Und ich kenne Sie nicht. Parker nahm seine Beretta aus der Tasche, legte sie auf den Tisch. Das bin ich. Und beide Hände rechts und links daneben. Erkennst du mich jetzt? Und du bist Oscars Bruder? Nein, verdammt. Ich habe keinen Bruder, der Oscar heißt. Aha. Wie wichtig ist dir denn dein Oscar? Wichtig genug, um für ihn zu sterben? Sie können zwar das Maul aufreißen, aber schießen werden Sie hier drin wohl kaum. Parker nahm die Waffe und drückte ihm den Lauf gegen das Brustbein. Meiner Erfahrung nach ist ein Körper wie deiner ein ziemlich guter Schalldämpfer. Na, wie steht's, die Herren? Barkeeper, wären Sie mal so freundlich? Oh, mit Vergnügen. Hey, du Schwanzlutscher! Du hast ja keine Ahnung, was du dir da einhandelst! McWhitney zog ihm eine Glock 31 Automatik aus seiner Manteltasche. Leg sie auf den Tisch. Und dein Handtuch drüber. So, und unser Freund setzt sich jetzt da hinten ans Fenster und guckt raus. Macht er irgendetwas anderes, legst du ihn um. Mach ich. Zeit, den Laden dicht zu machen. Stimmt. Austrinken, Leute. Muss jetzt schließen. Die Gäste nahmen es gutmütig auf und gingen hinaus. Oskar Sitz, bulliger Komplize, saß wie geheißen hinten in der dunklen Nische, mit dem Rücken zur Theke. Parker folgte den Gästen. Er ging über die Straße zum Parkplatz. Als er ein paar Schritte hinter dem schwarzen Chevy war, nahm er die Glock und das Handtuch aus der Tasche. Drei Männer stiegen aus. Der Mann, der vorne gesessen hatte, entsprach der Beschreibung von Oskar Sitt. Er machte einen Schritt nach vorn. Ohne ein Wort schoss Parker ihn nieder. Die beiden anderen schauten fassungslos zu. Der Fahrer sprang hinters Lenkrad, der andere auf den Rücksitz. Und der Chevy verschwand in der dunklen Nacht. Parker brachte die Glock und das Handtuch in die Bar zurück. Der massige Typ saß noch auf seinem Platz. Ich hoffe, du bist mit deinem eigenen Auto hier. Wo sind sie? Weg. Bis auf Oskar. Der liegt tot da draußen. Er ist mit deiner Waffe hier erschossen worden. Hat schon jemand die Cops gerufen? Wird Oskar noch da liegen, wenn sie ankommen? Das liegt an dir. Und jetzt hau endlich ab. Oh, verfluchte Scheiße. Der massige Typ sprang auf und rannte hinaus. Danke, Parker. Keine Ursache. Läuft nicht gut, Parker. Sie haben nichts Leiche gefunden. Naja, geht doch in Ordnung. Möchtest du irgendwas trinken? Nein, danke. Lass uns die Geldübergabe besprechen. Wir müssen die gesamte Ladung aufteilen. Große Rollkoffer wären gut. Mindestens 8 Stück. Es ist ein Haufen Geld. Ich habe heute früh mit Sandra telefoniert. Sie nimmt auch die Fähre um 1. Gut. Eins dürfen wir nicht vergessen. Was denn? Wir müssen den Wagen umspritzen lassen. Der Transporter hatte keine Spuren seiner ehemaligen Beschriftung mehr. Sie fuhren ihn auf einen Hinterhof neben McWhitneys Pickup und luden die Kartons um. Die ersten waren mit Gesangbüchern gefüllt. Dann kamen die Geldkartons. Sie kippten das Geld aus den Kartons auf die Ladefläche und stopften dann die Bündel in die 8 Rollkoffer. Ja? Der schwarze Chevy? Sehe ich, ja. Mach ich. Okay, verstanden. Melden Sie sich, wenn irgendwas ist. War das Sandra? Ja. Wir werden verfolgt. Ein schwarzer Chevy. Bleibt bei jedem Tempo hinter uns. Das sind Sitzleute. Ist die von gestern? Verdammt. Die Frage ist, ziehen wir die aus dem Verkehr oder ignorieren wir sie? Es macht einfach zu viel Arbeit, sich um sie zu kümmern. Die werden nichts machen, solange wir hier rumfahren. Und auf der Fähre? Ist man auch nicht unbeobachtet. Bleib im Wagen. Als alle an Bord der Fähre waren und das Schiff auslief, hielt Parker nach dem Mann von Cosmopolitan Beverages Ausschau. Durch ein Seitenfenster sah er einen jungen Mann in einem kastanienbraunen Blazer, auf dem groß das Firmenlogo prangte. Parker erinnerte sich, er hatte diesen Mann in Frank Minis Büro gesehen. So sieht man sich wieder. Ja, ja. Sie haben mir zu einem freien Tag und zu einem netten Schiffsausflug verholfen. Es ist doch schön. Kann ich Ihnen jetzt die Schlüssel geben? Ja. Ungefähr in der Mitte auf der linken Seite ein grüner Subaru Forester. Gibt es sonst noch irgendwas, was ich wissen sollte? Allerdings, da wollen noch ein paar Leute unbedingt mitspielen. Fahren einen schwarzen Chevy. Vielleicht müssen wir uns um die kümmern. Hier, alles drin, was man für eine nette Reise braucht. 220.000. Mr. Meany hätte dafür gern sein Auto wieder. Und zwar voll beladen. Kein Problem, wie besprochen. Ich muss jetzt gehen. Wenn die sehen, dass ich mit ihnen rede, fragen die sich, wer das ist. Oh, ich wäre um eine nachdrückliche Antwort nicht verlegen. In der Schlange vor dem Kiosk entdeckte Parker den massigen Mann vom Abend zuvor. Parker ging weiter, zu den Autos hinunter. Er fand Minis Lieferwagen, ebenfalls mit dem Firmenlogo der Cosmopolitan Beverages. Alles in Ordnung bei Ihnen? Ja, klar. Ihren Wagen haben wir bis zur Decke mit Rollkoffern vollgepackt. Sie werden schlecht durch den Rückspiegel schauen können. Kein Problem. Fracht wird sicher und vollständig bei Mr. Mini ankommen. Also, haben wir ein Vergnügen. Viel Glück! Da gehen Sie hin, unsere 2 Millionen. Infizierte Millionen, Nelson. Dafür haben wir jetzt saubere 220.000. Es gefällt mir nicht, dass wir damit auf dem Schiff bleiben, solange diese Typen hier sind. Die aus dem schwarzen Sherry? Ja. Die geben nicht auf, das spüre ich. Die sind hinter der Kohle her. Dein Fehler, dass du diesen Oscar-Sitter reingezogen hast. Ich musste ihn ausschalten. Ich dachte, ich hätte den Bulligen eingeschüchtert, aber scheint nicht der Fall zu sein. Lass es uns anders machen, Parker. Die werden denken, dass das Geld bei dir ist. Wenn du auf der Fähre bleibst, bleiben die auch. Und ich fahre mit der Kohle auf dem Landweg zurück. Nelson, du hast doch nicht vor... Nein, Parker. Reine Vorsichtsmaßnahme. Vertrau mir. Wo sollte ich mit der Kohle hin? Ich habe doch nur meine Bar. Für den Landweg brauchst du 5 Stunden. Kein Problem. Wir treffen uns abends in meiner Bar. Vielleicht ist es besser, wenn Sandra hinter dir herfährt. Traust mir nicht, Parker. Jetzt fahr los. Bis später. McWhitney ist auch weg? Mit der sauberen Kohle? Oh, verdammt. Spielt er ein falsches Spiel? Parker? Ja, wo sind Sie, Sandra? Kurz vor New York. Meinen Sie, die haben die Autos gewechselt? Ach, unwahrscheinlich. Ihr Wagen war geliehen bei einem Autohändler aus Orient Point, Long Island. Ja, das muss am Fährhafen sein. Mit etwas Glück treffen wir die da. Auf jeden Fall sollten wir den Autohändler unter die Lupe nehmen. Gut. In etwa 2 Stunden bin ich dort. Ich will nur gute Neuigkeiten hören, Parker. Sagen Sie mir bitte, dass McWhitney angerufen hat und dass alles in Ordnung ist. Ich brauche dieses Geld. Nein, er hat nicht angerufen. Und das Geld brauche ich übrigens auch. Was machen wir jetzt? Schauen uns die Autos an. Gehe ich schon mit Ihnen einkaufen. Das muss bald ein Ende haben. Sie versuchten, sich unauffällig die Zeit zu vertreiben. Ein eifriger Verkäufer hatte schon wiederholt seine Dienste angeboten. Nach einer knappen Stunde fuhr der schwarze Chevy durch die Einfahrt. Am Steuer saß der Bullige. Aber warum saß niemand neben ihm? Und dafür auf der Rückbank 3 Männer. Als der Wagen um die Ecke bog und Parker durch das Seitenfenster schauen konnte, da wusste er die Antwort. Da ist McWhitney. Er sitzt zwischen den beiden auf der Rückbank. Sie haben recht. Der ist zu denen übergelaufen. Nein. Warum schleppen Sie ihn dann mit? Oscar hat Ihnen gesagt, dass wir 2 Millionen haben. Dann haben die Reisetasche aufgemacht und nur 200.000 gefunden. Ja, und jetzt wollen Sie von Nelson wissen, wo der Rest ist. Und deswegen ist er noch am Leben. Bringen Sie Ihren Wagen her. Jetzt kam ein Buick vom Kundenparkplatz herüber und hielt neben dem Chevy. Die beiden Typen auf dem Rücksitz zogen McWhitney heraus, um ihn möglichst rasch und unauffällig auf den Rücksitz des Buick zu schieben. Aber das misslang, denn McWhitney rammte dem einen den Ellenbogen in die Wange. Holen Sie Ihr Auto, Sandra, schnell! Dem anderen versetzte er einen Kinnhaken. Ich hab die falschen Schuhe an, Parker. Ich kann ganz gut... Nun machen Sie schon, holen Sie Ihr Auto! Okay. Parker lief rüber zu McWhitney, aber für seine kleine Beretta war er noch zu weit entfernt. Er schoss trotzdem auf den Bulligen. In dem Moment schlug McWhitney ihn nieder, sprang in den Chevy und fuhr mit Vollgas über das Gelände auf die Straße hinaus, wo er sich in den fließenden Verkehr drängelte. Auch der Buick setzte sich in Bewegung und heftete sich an den schwarzen Chevy. Parker konnte nicht erkennen, ob nur einer oder beide Komplizen des Bulligen hinter McWhitney hervorgingen. Steigen Sie ein, Parker! Sandra fuhr in ihrem Honda hinterher. Werden wir verfolgt? Hinter uns ist niemand. McWhitney fuhr bei Rot über eine Kreuzung. Danach verlor Parker ihn aus den Augen. Er sah gerade noch, wie der Buick an der Kreuzung links abbog. Die werden ihn kriegen. Aber die sind abgebogen. Die kennen sich hier aus. Die wissen, wo McWhitney hin will. Die werden vor ihm da sein. Und wir hängen zu weit zurück. Wir fahren einfach zu ihm in die Bar und sehen, was passiert. Die Bar war dunkel. Die Gitter waren heruntergelassen. Drinnen brannten nur die schwachen Nachtlichter. Sonst war alles still. Der schwarze Chevy stand auf dem Parkplatz, aber vom Buick war nichts zu sehen. Parker und Sandra schlichen sich langsam heran. Es war nichts zu hören. Mit einer Kopfbewegung wies er Sandra in eine kleine Gasse an der Seite der Bar. Sie führte zum hinteren Notausgang. Können Sie Schlösser knacken? Ich habe mal einen Kurs gemacht. Hier, halten Sie die Taschenlampe. Ja. Was ist hinter der Tür? Sein Schlafzimmer. Parker konnte auch hier nichts hören. Wahrscheinlich hatten sie sich ins Wohnzimmer zurückgezogen. Können Sie das wirklich, Sandra? Der Kurs liegt schon ein paar Jahre zurück. Ich muss wissen, ob Sie das hinkriegen, sonst... Ja, Geduld, Parker. Ich schaff das. Ich bin nur nicht mehr so schnell wie früher. So. Na also? Bravo. Wo ist der Rest vom Geld? Komm, wo ist der Rest? McWhitney saß zusammengesackt auf einem Küchenstuhl. Sie hatten ihn mit Verlängerungskabeln gefesselt. Irgendwann sagst du es uns jetzt auch. Warum musst du uns dann erst lügen? Warum, hä? Warte. Er ist ohnmächtig geworden. Was jetzt, Mike? Ich hol Wasser. Gib's ihm über den Kopf. Als der Bullige mit einer Schüssel Wasser durch die Tür kam, schlug Parker ihn nieder. Der andere war nicht zu sehen. Mike, pass auf! Was ist denn los, verdammt? Der Typ, der uns gehauen gelegt hat, der ist hier. Und eine Frau. Scheiße! Der schießt, Mike! Ich brauch dich nicht lebendig. Wir können doch alle teilen. Das haben wir deinem Kumpel auch gesagt. Wo ist das Geld? In der Bar. Der soll hier rüberkommen. Du hörst, was sie sagt. Komm her und du lebst. Bleib, wo du bist und du stirbst. Parker, der haut ab! Mike hatte sich die Reisetasche gegriffen und versuchte, nach draußen zu kommen. Parker fing ihn an der Tür ab und drückte ihm die Beretta in den Bauch. Ich sagte, komm her und du lebst. Er drückte nur einmal ab. Der Komplize des Bulligen fiel mit offenem Mund rückwärts in die Bar. Parker zog die Reisetasche ins Haus und schloss die Tür ab. Er holte aus dem Wohnzimmer die Verlängerungskabel, mit denen McWhitney gefesselt worden war. Er warf die Kabel auf den Boden. Fesseln Sie ihn. Wir müssen das hier zu Ende bringen. Und der andere? Tja, der hatte nicht so viel Glück. Oh mein Gott, Mike! Wie geht's McWhitney? Er sah nicht gut aus. Nelson. Aber er lebte und war sogar halbwegs wach. Nelson! Der Bullige und sein Komplize hatten ihm heftig zugesetzt. Kannst du gehen? Wo sind sie? Einer von denen liegt tot in der Bar. Der Dicke lebt noch und liegt da drüben. Du kannst dich morgen um die beiden kümmern. Jetzt musst du dich erstmal hinlegen. Sandra und ich teilen das Geld auf und dann hauen wir ab. Parker half McWhitney, sich aufs Bett zu legen. Dann wandte er sich zu Sandra. Bringen Sie mich zurück, Sandra? Wenn wir uns beeilen, können Sie mich um 2 Uhr morgens bei Claire absetzen. Klar, Parker. Was bin ich doch für ein guter Mensch. Hey, lass mich nicht hier liegen, bitte. Der bringt mich doch um, morgen früh. Dann hast du ja noch die ganze Nacht. Gibt's jemanden, der sich um dich kümmert, Nelson? Mach dir keine Sorgen, Parker. Ich komm zurecht. Hier, dein Anteil. Heb's für mich auf, Parker, bis ich hier aufgeräumt hab. Thank you. Geld war schmutzig. Von Richard Stark. Übersetzung aus dem Amerikanischen Rudolf Hermstein. Hörspielbearbeitung Helmut Peschina. Es sprachen Parker, Matthias Leja. Hallo, ich bin Claire. Judith Engel. Und Sie sind Sandra? So ist es. Katja Liebing. Hier spricht Nelson, der Barkeeper aus der McWhitney Bar. Jan-Gregor Kremp. Und als Erzähler Stimmen waren zu hören und ein unterdrücktes Stöhnen. Wolfgang Priegler. In weiteren Rollen Andreas Bichler, Karin Buchali, Sigrid Burgholder, Fabian Gerhardt, Roland Jankowski, Juan Carlos Lopez, Oliver Kriech-Matsura und Matthias Matschke. Es ist bloß Wasser, überzeug dich selber. Technische Realisation Benedikt Bitzenhofer, Mechthild Austermann und Peter Hamacher. Regieassistenz Andreas Westphalen. Regie Martin Zülker. Zeit, den Laden dicht zu machen. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2010. Dramaturgie und Redaktion Georg Büren.